bestimmt von hoffnungsloser und leuchtendem Horizont, dessen Rücken sich zu tief violett getönter Kuppel aufbäumt. Meinen Schritten folgt der leere Nachhall, der taktlos von zerborstenen Häuserwinden zurückgewiesen. Und wenn nicht von meinen Ohren, dann von ungesättigt kargem Nichts verschlungen wird. Von Umwelt und allem negiert, widerstrebe ich meine Auslöschung in Form des Genusses freier Einsamkeit. Jedoch ist dieser Genuss von ausschließlicher Suche nach den Leichen dieses Gräberfelds gekennzeichnet. Die Sehnsucht bleibt unendlich und unerfüllt.